Herzlich willkommen zum Anfang vom Ende. Herzlich willkommen zum Anfang vom Ende. Z, wir haben das Alphabet durch. Und das nicht ziemlich zügig. Dafür ziemlich zauberhaft. Zauberhaft, ja. Ich glaube, dafür könnte man uns einen Preis geben, wie langsam man 26 Folgen aufnehmen kann. Ja. Beziehungsweise wir hatten ja auch noch das Ü, oder? Wir hatten doch eine Überraschungsfolge. War das nicht wir das Ü? Eine Überraschungsfolge? Ja. Was, das Ü? Ich glaube, es war das Ü. Und dann haben wir nämlich 27 Folgen aufgenommen. Stimmt. Ja, und plus, das erklärt eigentlich plus unsere Folge 0, also 28. Das heißt, so langsam waren wir gar nicht. Nee. Wir sind durchgeflitzt. Ja, wir erinnern uns noch alle, wie das vor fast 2 Jahren war. Ne? Ja. Wir haben viel gelernt seitdem. 20. Februar oder 21., oder? Echt? Ich hätte jetzt 23., aber je nachdem, wann Aufnahmetag oder wann Hochladedatum, ich weiß es nicht mehr. Genau, es war einmal im Februar. Februar 2019, da war die Welt noch in Ordnung. Ja, man wusste noch gar nicht, dass es eine Pandemie geben kann, dass das existiert. Und Corona war wirklich nur ein Bier und nichts anderes. Ja, so ist es. Hast du das eigentlich, magst du Corona? Ich habe es noch nie getrunken. Aber du bist auch nicht so ein Bierfan, oder? Generell? Nee. Ja. Aber ist es einfach so radlermäßig oder? Nee. Ich finde eigentlich schmeckt, oh Gott, ich kenne mich auch halt überhaupt nicht aus mit Bier, ne? Aber für mich schmeckt das wie relativ normales Bier. Aha, wo halt so eine Zitrone oben reinkommt noch. Eben. Okay. Aber die schmeckt mal nicht so extrem, finde ich. Aha. Aber ich habe es auch, also schon ewig her, dass ich das mal getrunken habe. Also so richtig kann ich mich da nicht erinnern. Okay, aber es ist pures Bier. Es ist nicht in Bier auch schon Zitrone drin oder so. Und dann ich glaube nicht. Zitrone. Nee, okay. Ich glaube nicht. Okay. Aber das hätten wir bei Buchstabe C lernen können, haben wir aber nicht. Tja. Oder Z wie Zorona. Zitrone. Oder Zitrone, ist einfacher, ja. Aber wir möchten ja nichts vorwegnehmen. Nee, das stimmt. Wir haben ja noch ein paar Kategorien offen, ne? Mhm. Ja. Ja. Dann hoffen wir, ihr seid bereit für die Fakten. Ja, voll. Die letzten 27, 28, 26 Mal. Irgendwas um die 26. Aber was ich noch kurz sagen will, findest du nicht auch, also es kann auch daran liegen, dass jetzt die letzten Folgen mir noch präsenter im Kopf sind als die von vor 2 Jahren, dass jetzt so die letzten Buchstaben, obwohl wir dachten, dass sie voll schwierig werden, gar nicht so schwierig waren. Das stimmt. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, wir haben uns bei manchen Buchstaben, wo man eigentlich denkt, das wäre einfach, viel mehr gequält, in Anführungsstrichen. Ja. Als jetzt dann so beim so ein Y, ne, das haben wir easy mal so weggerockt. Ne, weggerockt oder so ein X oder ein Q. Das stimmt, aber kann es auch sein, dass wir einfach des Öfteren Google eingesetzt haben? Vielleicht. Jetzt verrat doch nicht unsere Tricks. Aber was ich gerade gedacht habe, vielleicht liegt es auch daran, weil es so wenig Wörter gibt mit diesen Buchstaben, hat man halt eher was, worauf man sich fokussiert. Wenn du jetzt so hast, irgendwas mit L, mit L fängt halt jedes dritte Wort an, dann hat man zu viel Auswahl vielleicht. Und dann weiß man nicht, worauf man sich konzentrieren soll. Und so beim X, da weißt du, gibt nur 10 Wörter, die können wir jetzt sagen. Das stimmt, ja. Ja. Hm. Aber jetzt kannst du gerne mit den Z-Fakten loslegen. Ich bin gespannt. Und zwar könnt ihr sehr froh sein, dass wir das moderne lateinische Alphabet haben, denn sonst wären es nur 23 Folgen gewesen. Denn Z ist der 23. und letzte Buchstabe des klassischen Alphabets. Und halt jetzt der 26. und letzte Buchstabe des modernen lateinischen Alphabets. Also das nur so als, ne? Durchschnittliche Häufigkeit. Also Maren, eigentlich musst du jetzt wissen, welchen Platz der Buchstabe belegt, weil alle anderen Plätze sind ja schon, Sind schon vergeben. Warte mal, was ist denn noch übrig? Ich glaube, es dürfte dann irgendwie so der, warte mal, 26, 25 oder so? Nee, 25 nicht. 23. Ah, auch nicht? Noch ein. Also warte mal, das X ist auf jeden Fall dahinter, das Q ist dahinter und das X, Q, Y würde ich sagen. Also 56, dann ist es Platz 23. Mm-mm. Platz 22. Mm-mm. Platz 21. Mm-mm. 20. Ja. Okay, was kommt jetzt danach? Weißt du das? Steht Nein. das da? Ja, manchmal steht da ja belegt hinter dem oder belegt vor dem. Warte mal. Ich glaube, da muss ich doch nochmal eine Tabelle anlegen, die ich ja schon von Anfang an eigentlich machen wollte. Stimmt, ja. Okay. 20, Platz 20. Platz Krass. 20, durchschnittliche Häufigkeit von 1,13%. Ja. Ist ja gar nicht aber so ich meine, also Z ist ja schon, ja, den gibt es ja schon. Den gibt's schon, ja. Wie alle anderen auch. Aber eben ein bisschen häufiger als andere. Ja. Ja. Genau. Somit wären alle Wahrscheinlichkeiten durchgesprochen, quasi, und Häufigkeiten. Kommen wir zum Ursprung, zur Herkunft. Okay, ja. Du bist immer noch am Googeln. Ja, ich bin noch am Grübeln und am Googeln. Okay. Okay, gut. Also der Z war ursprünglich das Symbol ZE, was eine Stichwaffe symbolisiert. Und daraus wurde dann dieses Symbol leicht abgewandelt und kam zum Namen Zain, also Zayin. Und das bedeutet wiederum Dolch oder Waffe. Genau, und es war damals an 7. Stelle im Alphabet. Ist dann ein bisschen runtergerutscht. Wie es dazu kam, das erzähle ich euch später. Und zwar jetzt. wir kennen ja den Z aus dem griechischen Alphabet als Zeta. Und dieses Zeta wurde im 1. Jahrhundert von den Römern zusammen mit dem Y ins lateinische Alphabet aufgenommen. Gab also so eine Hochzeit. Und weil die quasi als letztes dazu kamen, um auch griechische Wörter, Eigennamen etc. Wiedergeben zu können, stehen sie am Ende des Alphabets. Keine Reaktion. Ich bin ganz fasziniert. Gell? Ja. Ja. Dann noch ein unwichtiger Fakt. Es gibt auch den Fantasiebuchstaben SZ. kurz dazu, früher wurde sehr viel mit Z oder Doppel-Z geschrieben oder nur, ich weiß es nicht. Also das, es, Essen, das war alles mit ZZ oder Z. Und das sieht ja verrückt aus mit ZZ. Ja, total. Also es ist aber auch noch cool ein bisschen. Ein bisschen so eine Gangstersprache. Ja, so Harry Potter-Sprache, so blitzmäßig. Weil Harry Potter ist ein Gangster. Ja, das wissen wir alle. Besonders ich. Ich kenne mich aus mit Harry Potter. Natürlich. Mit Harry Potter, Marzipan und... Lebkuchen. Nee, habe ich schon gesagt, dass ich keinen Lebkuchen mag? Oder war das... Maren. Nee, warte, was war das? Egal, okay, weiter. Zurück zum Z. Ja. Zurück zum Z. Und dann begann man langsam vom ZZ auch SZ zu schreiben und um es irgendwie besser zu unterscheiden zu können. Und dadurch entstand halt dieses SZ. Und im 12. Jahrhundert wurden dann der Z oder ZZ-Laut mit dem alten S, SS-Laut zusammen so vermischt und auch die Schreibungen haben sich vermischt und deshalb schreiben wir jetzt halt Essen mit SS und nicht mit ZZ. So. Hat irgendwas noch mit einer Lautverschiebung zu tun, aber okay. Da gehen wir nicht genauer drauf ein. Genau. Dann noch verglichen mit anderen Sprachen unterscheidet sich die Aussprache vom Z, also vom deutschen Z, mit den anderen im Sinne von im Französischen Zero oder Englischen Su wird es mehr so als stimmhaftes S ausgesprochen und nicht wie halt bei uns. Ne? Das wären alle Fakten zum Z gewesen. Und jetzt kommen wir noch zum Fingeralphabet. Oh ja. Ja, wir nehmen die Hand. Yes. Wir schließen die Hand. Mhm. Wir strecken den Zeigefinger in die Luft. Mhm. Und dann malen wir ein Z. Ernsthaft? Ja. Zick, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Krass, okay. Ja. Könnte man sich merken. Das sagen wir bei jedem. Wie viele hast du dir gemerkt? Also das Z, das weiß ich noch. Ich weiß noch nicht mal mehr das Y und das ist noch nicht lange her, dass wir das aufgenommen haben. Es ist so schlimm. Ich würde jetzt behaupten, ja, vielleicht noch das O war es irgendwie eine geschlossene Faust oder ja, das kann gut Kreis sein. Oder so, aber... Das kann gut sein. Ja. Hey, aber im Grund all unsere Folgen nochmal zu hören. Das stimmt. Und das dann zu lernen. Genau. Ich habe gerade nochmal geguckt, was denn hinter dem Z ist. Nochmal als kleine Auffrischung. Mhm. Welche Buchstaben? Also was uns ja klar war, war Q, X und Y, dass die hinter dem Z liegen. Aber zum Beispiel auf Platz 21 ist das P. Krass. Und auf Platz 22 das V. Okay. Mhm. Auf Platz 23, das wird dir nicht gefallen, das ist Z. Das ist kein Buchstabe. Vor allem auf Platz 24 ist das J. Das heißt, es gibt mehr, also das SZ kommt in deutschen Texten mehr vor als das J. Ja, aber nur in deutsch-deutschen Texten. Das stimmt. Ja, und dann kommt halt Y, X und Q. Mhm. Aber das mit P hätte ich gar nicht gedacht. Stimmt, das ist ja. Hinter, also P kommt doch... Spannung? Es ist ja... Gibt es nicht auch... Ja, also es gibt doch... Ja, keine Ahnung. Ja, mir fehlen die Worte. Ich fühle dich. Ja. Aber krass. Ja. Dann können wir jetzt in die Kategorien starten. Ja, und ich ziehe die erste. Genau. Der Ablauf ist also drin, als hätten wir schon mehr als... Als würden wir das zum 27. Mal machen. Genau. Na? Ich ziehe den Namen. Dann nehme ich doch die Zora. Oh, das kam aber wie zackig. Aus der Pistole geschossen. Zackig kam ja. Das. Ja. Ziemlich zackig. Ja, es gibt doch das Kinderbuch. Also falls wir Buch auch noch ziehen, wird das meine Antwort sein. Die rote okay. Zora, oder? Ja, stimmt. Genau. Von da habe ich den Namen. Aber ich kenne keine Zora. Ich bin gerade nicht sicher. Also ich kenne auch niemanden. Aber heißt nicht... Oh, warte. Ich muss es kurz... Ja doch, die heißt Zora. Ja. Es gibt diese... Du kennst ja Finn Kliman bestimmt, oder? Ja. Und da... Bei ihm hat mal eine gearbeitet, die hatte so eine Kochshow. Und okay. Die hieß, oder die heißt Zora. Ah. Ja, und an die habe ich gerade gedacht, weil ich immer dachte, das ist ein crazy Name, Zora. Ja, hatte die auch rote Haare? Nee, die ist, glaube ich, blond. Ah. Ja. Genau. Mehr kann ich dir aber auch nicht zu ihr sagen. Okay. Außer, dass sie auch letztens bei den Rocket Beans mal war. Oh. Also nur ja. Virtuell, ne? Im Moment ist ja nicht so einfach. Ja. Dein Name. Mir ist als erstes der Name Zoe eingefallen. Oh, von Zoe Deschanel. Wie heißt sie? Doch, so heißt sie. Oder? Aber lustigerweise habe ich überhaupt nicht an die gedacht, aber jetzt, wo du es sagst. Okay. Weißt du, an was ich gedacht habe? Nee. Kennst du noch diese Sendung, diese Serie, es war so eine Kinder-Jugendserie, Zoe 101? Sag mir nicht. Oh, schade. Das lief, kennst du den Fernsehsender Nick? Also ja. Nickelodeon? Ja. Da lief das früher und die Zoe, also die das gespielt hat, war die kleine Schwester von Britney Spears oder ist die kleine Schwester von Britney Spears. Oh, sieht genauso aus wie die. Und das habe ich richtig gerne geguckt. Auch wenn ich dir jetzt nicht mehr richtig sagen kann, worum es ging. Irgendwie um College. Nee, Highschool. Keine Ahnung. Irgendwas, ja. Aber wann, in welchem Alter hast du das geschaut? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube so mit 14. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Warte, ich kann jetzt mal kurz googeln, wann das lief. Wahrscheinlich war ich so 18 oder so. aber in meinem Kopf bin ich so 14 eher. Okay. So, wo kann ich denn jetzt sehen, wann das in Deutschland lief? Deutschsprachige Erstausstrahlung war am 1. Oktober 2005. Mhm. Da war ich 13. Ah, okay. Ja, also ja, so um den Dreh. Gepasst. Vielleicht so zwischen 13 und 15. Okay. Aber so alt sind die halt ungefähr auch in der Serie, also das passte schon. Ja, ja. Ja, und das ist Zoe. Ah, okay. Ja. Ja. Nee, ich habe jetzt wirklich an die Schauspielerin gedacht. Ja, das ist auch eigentlich, so wäre auch eine coolere Geschichte gewesen. Muss ich zugeben. Ja. Ja, ich mag sie auch sehr gern. Ist wirklich cool. Weiter? Ja. Ja. Weil wir beim Z sind, nehme ich natürlich die letzte Karte. Natürlich. Natürlich. Und du darfst jetzt ein bisschen kreativ werden und dir eine Farbe mit Z ausdenken. Zitronengelb. Okay. Zählt das? Ja, klar. Aber ich hatte gehofft, dass ich ein bisschen überlege. Dass es länger dauert. Genau. Ja, erzähl doch mal was zu Zitronengelb. Das ist ja schon sehr knallig, ne? Also Zitronengelb verbinde ich natürlich mit Sommer. Mhm. Weil es auch ein bisschen, ja, halt so Zitrone, Sommer, spritzig. Das ist der Slogan von Zitronengelb. Von der Farbe, das Slogan der Farbe. Nee, also ja, ich finde es immer so schwierig zu sagen, ist das eine schöne Farbe, weil kommt halt immer drauf an. Ne? Ich würde mir jetzt keine Wand Zitronengelb streichen. Mhm. Ich würde jetzt vielleicht auch mir keinen Pullover anziehen, der so Zitronengelb. Ja, wobei, vielleicht. Deshalb, wonach macht man aus, ob die Farbe schön ist? Hm. Weißt du? Du Zitronenfalter. Findest die sind du schön. Okay, dann sagen wir, es ist eine schöne Farbe. Ja, aber danach finde ich eigentlich dann viele Farben schön. Weil eigentlich ist doch jede Farbe irgendwie ganz schön. Ja. Also nicht aber jede. Hast du aber so eine Präferenz? Früher habe ich immer gesagt, dass meine Lieblingsfarbe Rot ist. Mhm. Ich finde Rot auch schön, aber ich habe, also in meinem Leben findet wenig Rot statt, sagen wir es mal so. Also jetzt so klamottentechnisch oder Deko oder in der Wohnung oder irgendwas. Mhm. Aber ich finde Rot an sich schön. Mhm. Aber ich finde auch Grün schön. Ich finde auch Zitronengelb schön. Und Blau hat was. Aber und Blau auch erst. Durchaus so ein Violett. Ja. Ja, okay, ich sehe, du bist da breit aufgestellt. Ich bin ein Regenbogen. So kann man das sagen. Sehr schön. Ja, wie findest du denn Zitronengelb? Ich glaube, ich finde es gut. Ja, ja, ist halt so sommerlich, ne? Ja, finde ich frisch. Ja. Wie hast du gesagt? Der Slogan? Spult einfach nochmal zurück. Ich weiß es gar nicht mehr. Sonne? Nee. Spritzig? Nee. Ich doch, weiß es nicht mehr. Spritzig war dabei und Sommer, glaub. Ja, Sommer, spritzig. Nee, das hört sich falsch an. Das war es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Kriegt es nicht mehr zusammen. Aber es ist einfach nur zwei Minuten Slogan, her. Der einfach reingeht. Ja, Der geht wirklich in den Kopf. Einprägsam. Und, ja, wirklich sehr einprägsam. Zitronengelb, Sprit, Sommer, Spritz, Sonne, Sommer. Oder frisch, spritzig, sommerlich? Nee, das klingt auch falsch. Nee. Jetzt will ich es auch wissen. Ich muss mir das gleich selber nochmal anhören. Okay. Du kannst es ja hier nochmal reinschneiden. Ja, vielleicht. Vielleicht. Genau. Okay. Und meinst du, es gibt noch eine Farbe mit Z? Also ich habe zwei im Angebot. Oh. Mhm. Und du kannst dann sagen, welche du wahrhaftiger findest. Okay. Zum einen hätte ich Zylinderschwarz und zum anderen Zuckerwatte rosa. Ich bin für Zuckerwatte rosa. Gut, okay. Weil da kann ich mir, also natürlich kann ich mir unter Zylinderschwarz auch direkt was vorstellen. Mhm. Aber Zuckerwatte rosa klingt irgendwie schöner. Gell? Das hat so Zuckerwatte, so wie du es aussprichst, das klingt so süß. Ja. Ja. Zuckerwatte rosa. So puffig. Zylinderschwarz ist so ernst. Ja. Ich nehme die Zuckerwatte. Magst du Zuckerwatte? Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Also. Oh, ich habe eine Geschichte. Also. Zu Zuckerwatte? Naja, ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Aber ich war letztens essen, also nicht letztens, als man noch durfte und die Restaurants. Also vor einem Jahr. Genau. und da habe ich ein Dessert bestellt, irgendwie eine Kugel Eis in Dingsbums, in Kaffee. Und dann war das serviert. Es sah mega cool aus und das möchte ich in der Cocktail-Kategorie dann nochmal berücksichtigen. Es war serviert in so einem Cocktailglas und anstatt so einer Rahmenhaube, also Sahnehaube, war dort Zuckerwatte. Ist doch mega cool. Und wie hat das geschmeckt zusammen? War gut. Also ich musste halt zuerst so ein bisschen Zuckerwatte essen, dass ich zum anderen kam. Du musst erst mal kämpfen für dein Eis. Genau, aber es war so ein schönes, wie sagt man, Souvenir, also so ein Kindheitsgefühl. Ja, das stimmt. Und die Konsistenz ist halt so lustig im Mund. Ja, eigentlich, ich weiß gerade gar nicht mehr, dass eigentlich zergeht das ja dann so relativ schnell, ne? Und dann hat man ja eigentlich nur noch Zucker im Mund. Ja, genau, so flauschig, ein bisschen körnig und dann... Flauschig. Okay. Ja, aber fand ich eine coole Idee. Ja. Ja, boah, ich hab das wirklich, sieht auf jeden Fall hübsch aus. War die auch rosa oder war die weiß? Die war weiß. Ah, okay, weil ich habe auch, glaube ich, eher immer, wenn dann weiße Zuckerwatte gegessen. Ja, oder? Aber ich dachte mir jetzt, Zuckerwatte weiß, Zuckerwattenweiß klingt so ein bisschen. Zuckerwatten nee, rosa. Das klingt schöner, ja. Ja. Genau. Ja. Schreibt uns eure Farben. Also wenn uns jetzt jemand schreibt, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ja, ja. Dann danke dafür. Du darfst ziehen. Auf jeden Fall. Ich darf ziehen. Ich ziehe. Ich habe irgendwas im Hals. Ja, stimmt. Etwas Peinliches. Okay. Also vielleicht fällt mir nachher noch was Besseres ein. Aber etwas Peinliches würde ich jetzt sagen, weil wir bei Zuckerwatte waren. Stell dir vor, wir sind auf dem Jahrmarkt. Ja. Ohne Maske. Oh. Mit Menschen. Du bist wild. Und dann hüpfen wir so pfeifend fröhlich über den Jahrmarkt und besorgen uns so eine Zuckerwatte und essen die dann direkt so trapp vom Stiel und dann ist einfach das ganze Gesicht verklebt mit Zuckerwatte. Und dann, also wir sind ein bisschen jünger, wir sind so 15 Jahre jünger. Und dann kommt natürlich der Schwarm von der Schule vorbei und zieht dich dann so. Okay. Ja. Das ist ganz schön peinlich. Das sieht für mich ein bisschen nach so einer Bravo-Foto-Love-Story aus, was du da gerade erzählst. Oder? Das könnte man so fotografieren? Könnte man, ja. durchaus. Ja. Ja. Ja, das ist schon peinlich. Das ist auch das Nervige an Zuckerwatte, ne? Dass es dann also, überall klebt. Ja, dass es überall klebt. Mhm. Weil eigentlich isst man das ja auch eher, dass man das so abzupft, oder? Ja, genau. Und dann hast du es ja auch immer an den Händen. Ja. Ja. Das ist schon doof. Aber vielleicht nicht ganz so peinlich wie deine Peinlichkeit. Ich habe dooferweise nicht drüber nachgedacht, während du deine spannende Fotolove-Story erzählt hast. Deshalb muss ich jetzt kurz überlegen. Mhm. Also was ich wirklich peinlich finde, also ein bisschen peinlich, jetzt nicht so schlimm peinlich, aber wir stellen uns vor, wir sind am Bahnhof. Ja. Wir wollen Weihnachten, wir gehen jetzt mal davon aus, Corona ist nicht, ne? Mhm. Wollen Weihnachten ganz gemütlich zu unserer Familie fahren. Mhm. Und merken plötzlich am Bahnhof, gucken auf das Ticket, der Zug kommt schon in 2 Minuten. Und wir dachten eigentlich, der würde erst in 12 Minuten kommen. Aber wir haben falsch hingeguckt beim ersten Mal. Deshalb müssen wir ziemlich zügig zum Gleis sprinten. Versuchst du möglichst viele Zs einzubauen? Packen unseren Koffer, rennen die Rolltreppe runter, der Zug fährt gerade ein. Ui. Laufen mit dem Gepäck, die Tasche fällt schon fast vom Rücken, die Schulter runter ist schwer und wir stolpern noch ein kleines bisschen, schon mal super peinlich. Und in dem Moment, als die Türen schließen, versuchen wir noch schnell unseren Arm dazwischen zu quetschen. Aber es ist zu spät und der Zug fährt einfach weiter. Nein. Und dann stehst du wie der letzte Trottel da. Oh. Bist ein bisschen durchgeschwitzt, weil du so viel gelaufen bist. Deine Geschenke und dein Gepäck ist halb so auf dem Gleis noch verteilt. Und dann musst du ganz alleine traurig Weihnachten feiern, wie ein begossener Pudel dich auf die Bank setzen. Und den nächsten Zug nehmen, der in 10 Minuten kommt. Nein, Spaß. Ach gut, okay. Der kommt natürlich dann erst in 2 Stunden. Natürlich. Und, und die Familie hält aber daran fest, um 3 Uhr nachmittags beginnt die Weihnachtsfeier, ob du da bist oder nicht. Ja, parallel sehen wir immer die Familie, wie sie schon am Tannenbaum steht und die Geschenke drunter legt und immer wieder auf die Uhr guckt. Der erste Glühwein wird getrunken. Die Familie wird immer betrunkener und du sitzt allein am Gleis, weil du den Zug verpasst hast. Auch, eigentlich ist es auch schön ohne die Mama. Auch ohne ist auch schön. Mensch, die kann man häufiger den Zug verpassen. Genau. Ja. Auch ganz schön peinlich, ja. Und traurig, auch ein bisschen, ne? Auch traurig, ja. Aber ich finde das wirklich, also auch so, auch bei der Straßenbahn, das geht jetzt gerade nicht, weil ich brauchte ja was mit Z. Wenn man der noch so kurz hinterherläuft und dann... Ja. Wenn man auch wenn man derjenige ist, der da vielleicht drin sitzt und sieht, wie jemand noch angelaufen kommt, aber du kannst nichts machen. Und dann fährt die gerade los und dann immer dieser enttäuschte Moment, wo sie dann so entweder schimpfen oder nur so... Oh, und dann, sich wegdrehen und irgendwie warten. Das ist immer peinlich. Ja, das ist wirklich doof. Ich glaube, es lohnt sich nie. Nee, eigentlich nicht, ne? Na gut, man muss einfach genug Zeit einplanen, dann passiert das nicht. Pro-Tipp von Maren. Ja. Immer 5 Minuten früher aus dem Haus gehen. Genau. Oder gar nicht erst Zug fahren, sondern einfach zu Fuß gehen. Ja, arbeitet im Homeoffice. Ja. Geht nicht mehr aus dem Haus. Ladet die Familie zu euch ein. Oder macht virtuelles Weihnachten über einen Anbieter eurer Wahl. Ja, da müssen wir jetzt schon Zoom sagen. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Aber dann dachte ich, wir nehmen mit Skype auf. Aber Skype passt nicht. Nehmen wir Zoom. Ja. Genau. Ja. Ja. Also zwei herzberührende Geschichten zu Weihnachten. Ja. Ja. Das stimmt. Ich gehe weiter. Wisch mir die Tränen aus den Augen. Und mit den Zuckerwattefingern. Genau. Brennt schön in den Augen. Reiß alles verklebt. Reiß mir dabei die Wimpern aus. ja, und ziehe die Kategorie Name. Oh, da fällt mir einer ein. Ah, wirklich? Okay, jetzt aber. Kleidungsstück. Willst du da etwa auf den zylinderschwarzen Zylinder hinaus? Wie kommst du auf diese tolle Idee? Wie komme ich da bloß drauf? Ja. Ja, Zylinder. Ja? Ja, ist auch irgendwie verrücktes Kleidungsstück, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ist ja eher ein Accessoire. Ja, besitzt du einen Zylinder? Noch nicht, aber wer weiß. Wer weiß, ja, vielleicht. Weihnachten steht ja noch vor der Tür. Das wünschst du dir, oder? Natürlich, ja. Aber nur in Zylinder schwarz. Klar. Ja. Aber ich, also jetzt machen wir eine Zeitreise. Oh ja. Wir gehen zurück in die Zeit, in der man noch Zylinder trug. Und das, also zusammen so mit der Kleidung, es sah ja schon fesch aus. Ja, das stimmt. Oder? Man konnte jederzeit auf der Straße singen und die Leute konnten etwas in den Hut werfen. Ja, aber das kannst du auch, muss nicht in Zylinder sein, du kannst ja einen anderen Hut dahin legen. Aber ich habe doch keinen Hut bei mir. Ja, stimmt schon. Ja. Ich hatte sogar einmal in meinem Leben schon mal einen Zylinder an. Okay, an Fasnacht. Oh, Karneval heißt es. Aber nein, stimmt, das hätte, oder? Hatte ich an Karneval? Ja, wann nicht, hast dass du ich, sonst? Also. Ja, privat trage ich das, nein. Ach so. Ich habe, das ist auch schon sehr lange her, es ist ungefähr... Was mit 14, mal, mit Zoe? Nee, oder nee, was? Nee, nee, mit... Ich glaube, es ist, sagen wir mal, 21 oder 22 Jahre her. Also heute ist schon die Folge der Schätzung, ne? Ja, ich würde sagen, ich glaube, ich war in der ersten oder zweiten Klasse. Also ich war 6 oder 7. Und da haben wir ein Theaterstück aufgeführt. Es war entweder Schneewittchen oder... Nee. Das hieß, oh, das heißt auch noch was mit Z. Ich glaube, es hieß der Zwergengarten. Jö. Und ich habe einen Igel gespielt. Und ich habe nicht irgendeinen Igel gespielt. Nein, ich habe nein. Ich habe einen männlichen Igel gespielt, der einen Zylinder aufhatte. Und ich habe einen weiblichen Igel geheiratet, der einen Schleier anhatte. Das war auch ein Mädchen. Also das wäre jetzt ja guter Witz gewesen, wenn das ein Junge gewesen wäre. Ja, da hatte ich einen Zylinder an. Okay. Ah, cool. Und wie fühlt es sich an? Ich frage mich gerade, ob das ein Kinderzylinder war. Wie ja, hat er denn auf meinen Kopf genau gepasst? Ich habe genau dasselbe im Kopf gehabt. So, hast du was gesehen? Oder? Ich überlege gerade. Also... Ich glaube, das war schon eher für Kinder. Wahrscheinlich war das wirklich irgendwie von Karneval, von irgendwem. Und halt von einem Kind, weil ich glaube, mir würde heutzutage noch nicht mal ein normaler Zylinder passen, weil mein Kopf zu klein wäre. Aber das ist schon super in Köln, oder? Weil da hat jede Familie einfach eine Karnevalskiste und alle Schultheater sind kein Problem, weil man hat alles zu Ja, Hause. Voll. Ja, du hast eigentlich alles. Wundert mich auch, dass ich keinen Zylinder habe zu Hause. Ja, also... Das ist meine Idee fürs nächste Kostüm. Genau, ich wollte jetzt sagen, fürs nächste Jahr reicht es wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee, ich glaube, da steht kann ich mich hier fest? Zu Hause verkleiden. Steht schon fest, ob es abgesagt ist, oder? Ich glaube schon. Also es sind ja auch immer schon... Eigentlich werden ja jetzt, also ab dem 11.11. sind ja eigentlich immer schon Veranstaltungen und sowas. Ist jetzt, glaube ich, schon alles abgesagt. Und ich glaube, der Straßenkarneval und so ist auch schon abgesagt. Ich weiß es gar nicht genau. Das ist ja immer so im Februar. Ja. Ich meine, dass da eigentlich alles abgesagt wurde. Ja. Ja, macht schon Sinn. Ja, deshalb kein Zylinder für mich nächstes Jahr. Oh. Ja. Aber schönes Kleidungsstück. Hätte ich glatt auch genommen, muss ich sagen, ne? Aber was hast du denn für ein Kleidungsstück, mit Z? Gibt es eins? Ein weiteres? So eine schöne Zebra-Leggings. Wir bleiben in der Karnevalsecke. Ja, ja. Also ich glaube, manche tragen das auch selbstbewusst das im Alltag. Ja. Mhm. Aber für die ist immer Karneval. Genau. Ja, das ist jetzt das, was mir so einfällt. Ich dachte, du sagst jetzt der zitronengelbe Faltenrock. Ah, der wäre natürlich auch sehr schön gewesen. Das stimmt. Das stimmt. Faltenröcke, da haben wir mal drüber gesprochen. Könnte es sein in Folge F? Oh, wie kommst du darauf? Wild guess. Vielleicht. Ja. Weiß ich, ja, doch, wir haben da irgendwie mal drüber gesprochen. Aber so ein Rock wäre wirklich noch hübsch, ne? In Zitronengelb. Und oben so eine Bluse. Ja. Ja. So sommerlich, frisch und, ne? Slogan. So wie der Slogan halt war. Genau. Ja. Ja, schön. Schön. Sie dürfen. Soll ich? Mhm. Raschel, raschel. Achtung. Unsere allerliebste Kategorie. Okay. Ahnst du es schon? Ich habe eine Vermutung. Filme. Cool. Ja. Hast du was Gutes gesehen mit Z in letzter Zeit? Etwas? Ich weiß, du guckst jeden Tag einen Film, also. Natürlich. Zum Frühstück und zum Abendessen. Es gibt bestimmt einen Film mit Z. Oder? Bestimmt. Ein Kinderfilm, der vielleicht Zoo heißt? Oder? Es gibt doch aber, gibt es nicht so einen Animationsfilm, irgendwas mit Zoo? Eben, irgendwas habe ich im Kopf. Oder mit Zoo-Film. Oh ja, es gibt einen Film, der heißt einfach Zoo. Aber das meinte ich eigentlich nicht. Es gibt einen Film, der heißt Zahnstocher Johnny. Was? Okay. Mhm. Und es gibt einen Film, der heißt Z. Einfach nur das Z? Ja. Ja. Okay. Das ist ein Mystery-Thriller. Aber hast du nicht gesehen? Nee, weil der ist vor meiner Geburt rausgekommen. Oha, okay. Ja, und solche Filme kann man ja dann nicht gucken, ne? Nee, man darf ja nur die leider, gucken. Leider ab dem nicht. Es geht ja nicht, nee. Ja. Gut, ja, da gibt es natürlich Zeit der Finsternis, Zeit der Prüfung, Zeit der Sinnlichkeit, Zeit der Unschuld, stimmt, Zeit der Vergeltung. Es gibt bestimmt auch irgendwas mit Zeitreise oder so. Das weiß ich. Oh, einen Film habe ich tatsächlich gesehen. Und welchen? Moment. Zeiten des Aufruhrs. Aber wie hieß der? Ah, Revolutionary Road. Mist. Ja gut, wir nehmen den deutschen Titel. Genau. Okay, ich lege mich fest auf diesen. Und was ist das für ein Film? Der ist mit Dingsbums, mit mit Zoe? Leider nicht. Dafür mit Kate Winslet. Oh, aber es spielt tatsächlich eine Zoe mit. Na siehste, meine ich doch. Genau. Wusste ich's doch. Aber es ist die Zoe Kazan. Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. Vereint wieder zusammen. Und ist das nicht Titanic? Nein, das ist später gewesen im 2008. Also im 2009. Ah. Genau. Und jetzt bitte kurz auf Pause. Nee, Pause bringt dir nichts, ne? Aber spult mal vor, ihr kleinen Lauschmäuse. Das Einzige, was ich noch vom Film weiß, also es handelt, die sind irgendwie verheiratet oder so. Tim kann euch das dann alles in seinem das Podcast erklären. Eine richtig gute Zusammenfassung, die sind verheiratet. Auf jeden Fall, ich weiß nur noch am Schluss oder gegen den Schluss, sie war schwanger und wollte aber das Kind nicht, aber ich weiß nicht mehr warum. Auf jeden Fall hat sie abgetrieben und zwar mit einer Stricknadel so unten rein. Ja, das ist das, was ich noch weiß vom Film. Schöner Film. Mhm. Wie heißt der nochmal? Revolutionary Road. Ja, und wie heißt er auf Deutsch? Wir brauchen doch mit Zeiten des Aufruhrs. Zeiten des... Schaust du ihn? Ah. Ich gucke gerade, ob mir das bekannt vorkommt, aber ich glaube, mir kommt es nicht bekannt vor. Romanze, Drama. Hm. Okay. Genau. Interessant. Die Umzugspläne der beiden werden jedoch durch eine mögliche Beförderung Franks und eine erneute Schwangerschaft Aprils in Frage gestellt. Okay, dann war die Zusammenfassung, die sind verheiratet, eigentlich schon ziemlich gut. Eben. Viel mehr scheint da nicht zu passieren. Das war mega gut. Es ist so ein ernster Film. Es ist jetzt nicht okay. So wie unser Podcast, dass man lachen okay. kann. Okay. Ja. Okay, also mein Film habe ich jetzt gedroppt. Jetzt kannst du. Ja, du musst mir versprechen, dass du über meinen nicht lachst. Mhm. Der heißt... Ist es einer, den du gesehen hast? Ja. Okay. Ich kann dir auch eine Geschichte dazu erzählen. Okay, ich freue mich. Der Film heißt Zack, also da haben wir schon mal unser Z, ne? Aha. So fängt er an, auch der Titel. Heißt Zack and Miri Make a Porno. Make? Heißt das so? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob er so heißt. Ja doch, Zack and Miri Make a Porno. Der ist auch von 2008. Hast du das nicht auch eben gesagt? Ja. Das ist mit dem einen. Mit dem einen also etwas du bist dickeren. Nicht viel der, besser als ich. Der auch, so, der auch so wuschelige Haare hat. Der immer in so US-Komödien mitspielt. Ist auch egal. Mhm. Jedenfalls, da geht es darum, dass die beiden, ich glaube, die sind irgendwie Mitbewohner oder so und die können sich die Miete nicht mehr leisten. Und dann beschließen sie halt, Amateur-Pornos zu drehen. Mhm. Und irgendwie verlieben sie sich, Spoiler, also ich glaube, dann irgendwie verlieben sie sich Klingt dann doch wieder ineinander. Auf Pause. Ja. Ja, ich meine, ja, und irgendwie kommen die dann, glaube ich, doch zusammen und ja, ist aber eigentlich ganz lustig. Mhm. Es ist aber, ich habe den halt geguckt, 2000, was war das, 10 oder so? Mhm. Ja, wenn der 2008 rauskam, war der in Deutschland wahrscheinlich erst 2010, das könnte passen. Und mit meinem zu dem Zeitpunkt noch nicht weder Freund noch Ex-Freund, heutzutage aber Ex-Freund. Okay. Und das war mehr oder weniger unser erstes Date. Oh nee. Und er hat gesagt, er hat einen Film, den wir gucken können. Oh. Und es war ultra unangenehm. Ja. Und ich dachte ja, die ganze Zeit so, warum schlägst du diesen Film vor? Wie kommt man auf die Idee? Also der war ganz lustig, aber das war auch einfach sehr unangenehm teilweise. Ja, ja. Ja. Oh. Ich glaube, seitdem habe ich den auch nicht mehr geguckt. Vielleicht könnte ich den nochmal gucken, aber ich glaube, es würde ein komisches Gefühl auslösen. Wie peinlich berührt ich der die ganze Zeit saß und es geguckt habe. Ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ja. Das ist unangenehm. Es war auch noch nicht mal im Kino, es war einfach zu Hause. Oh Gott. Im Kino wäre es ja dunkel gewesen. Hat er dann plötzlich den Arm um dich gelegt? Nee, daran erinnere ich mich nicht. Oh je. Aber ja, also es ist auf jeden Fall ein, würde ich sagen, eher ein schlechter Film für ein erstes Date. Ja. Wenn man das Date nennen Außer kann. Für Sebi. Ja. Ja. Ich habe inzwischen übrigens rausgefunden, was wahrscheinlich unsere ZuhörerInnen, seit wir das Wort Film gesagt haben, im Kopf hatten und gedacht haben, warum sagt ihr das nicht? So wie jedes Mal, wenn die Kategorie kommt. Es gäbe diesen Independent-Film Zurück in die Zukunft. Ah! Den ich aber tatsächlich nie gesehen habe. Also ich... Ja. Ob es das jetzt besser macht, ist die andere Frage. Ich glaube, ich schon. Aber ich weiß nicht, ob es das besser macht, wenn ich sage, ich glaube. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, doch, da gibt es dann ja auch mehrere Teile von. Irgendwas habe ich, glaube ich, mal gesehen davon. Ja, 1 bis 3. Kann sein, dass ich... Boah, ich weiß es gerade nicht. Unangenehm. Naja. Ja, aber der heißt ja auch eigentlich Back to the Future. Ja. Also das ist nicht mit Z. Okay, okay. Und auf Deutsch sind direkt zwei Z drin. Ja. Ja. ja, du musst eine Kategorie ziehen, oder? Ja. Welche Karte soll ich denn nehmen? Ja, nicht nochmal Film, bitte. Ah, okay. Dann nehme ich die unnötige Superkraft. Die unnötige Superkraft ist bei mir. Zuckerwatte aus dem Zylinder zaubern. Hast du das Kaninchen? Ja. Wobei, was ist unnötiger? Unnötiger. Ach, keine Ahnung. Du bist die Deutsche von uns. Ja. Findest du es besser, wenn man einen Zylinder hat und dann kann man da immer ein Kaninchen rauszaubern oder immer Zuckerwatte? Also die Kaninchen sind natürlich weniger klebrig, wenn man sie streichelt. Kann man auch essen. Möchte ich aber nicht. also man hat was Flauschigeres. Aber wohin dann mit den Kaninchen? Kann das man sie auch wieder sagen. In den Zylinder zurücktun? Nee. Ah. Du kannst auch die Zuckerwatte nicht zurücktun. Mhm. Dann doch vielleicht Zuckerwatte? Wird man richtig, richtig dick, wenn man das immer essen muss. Ja, man muss ja nicht dauernd was rauszaubern machen. Das stimmt. Doch, du musst einmal am Tag zaubern. Das ist die unnötige Seite der unnötigen Superkraft. Okay, okay. Na gut. Ja. Aber man könnte auch ein Geschäft daraus machen und die dann verkaufen. Ja, durchaus. Zuckerwattengeschäft. Ja. Oh. Und was findest du, ist eine unnötige Superkraft? Ich hab was im Kopf gehabt. Kopf. Was war das? Man könnte zum Beispiel die Superkraft haben, alles in Zitronengelb umzuwandeln. Oh, eine zitronengelbe Welt. Genau. Aber halt nur in diese Farbe. Du kannst jede Farbe umwandeln, aber nur in Zitronengelb. Okay, wann wäre das von Vorteil? Wenn du ein Zitronenfalter bist. Weil dann bist du immer getarnt. Oder wenn du auf deinem T-Shirt einen Zitronenfleck hast, ja, machst du gleich das ganze T-Shirt zitronengelb. Das stimmt. Und dann sieht man den nicht mehr. Oder du möchtest das frische sommerspritzige Feeling im Winter. Zack, Bettwäsche, zitronengelb. Ja. Das ist auch wirklich ein bisschen unnötig. Weil an sich ist es ja cool, aber man hat halt nicht viel davon. Ja. Ja. Genau. Zwei super Vorschläge. Ja. Wie immer. Wie immer. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So. Die nächste Kategorie. Oh, ein Kuchen. Eine Kuchensorte. Ja, da gibt's. Ich darf ja zuerst. Ja, du darfst. Ein Zitronenkuchen. Nein. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Ganz verrückt. Da habe ich an eine Zitrone gedacht und dann dachte ich mir, aus der kann man doch einen Kuchen backen. Ja. Ja. Und was ist das so für ein Zitronenkuchen? Beschreib ihn mal. Gerne. Ich habe eine schöne Idee. Okay, ist eigentlich ein normaler Zitronenkuchen, so Rührkuchen, wie man ihn sich vorstellt. Dann streicht man aber eine erfrischende Zitronencreme. Ah, er wird getränkt. Sorry, ich springe ein bisschen. Du hast einen Rührkuchen gebacken, zack. Und dann machst du Löcher rein, kommt Zitronenzuckerwasser drüber. Ne? Schön. schön aufgesogen. Und dann kommt eine erfrischende Creme mit Zitronenzesten oben drauf. Und diese wird dann aber bestäubt mit einer dicken Schicht Puderzucker. Und diese Schicht wird dann so geritzt, dass es aussieht wie eine aufgeschnittene Zitrone. Mit diesen Fächern und ein Kernchen und eine Schale. Okay. Genau. Das klingt ganz lecker. Gell? Würde ich, glaube ich, mal essen. Sehr gut. Ja. Ich bin ja nicht so der Zitronenfan. Bist du nicht? Nee. Aber ich backe auch gern für andere. Sehr gut. Das ist gut. Aber so also Zitronenmuffins oder so, das esse ich schon ab und zu. Also habe ich schon ab und zu mal gemacht. Okay. Oder mit so. Ja, so viel habe ich sonst auch nicht mit Zitronen gemacht. Aber es ist halt einfach schon lecker, wenn man Zitronensaft und Puderzucker mischt und das dann als Glasur so nimmt. Das ist schon lecker. Ja, das stimmt. Das ist lecker. Wenn man das so auf. Ja. Kann man ja auch auf Kekse oder so machen. Ja. Jetzt in der Weihnachtszeit, wenn man Plätzchen backt. Ja, oder wo Zitrone auch unbedingt und in großer Menge reingehört, ist, wenn ich Couscous mache. Also so ein Couscous-Salat oder so. Das braucht richtig viel Zitrone. Oder auch Avocado, eine Guacamole. Ja, Guacamole, das muss auch, ja. Ich dachte, du sagst jetzt, wo Zitrone auf jeden Fall dazu gehört, ist bei einem Tequila. Wenn ich einen Tequila-Shot trinke, darf die Zitrone nicht fehlen. Ja, gut. Ja. Stimmt natürlich auch. Aber das war, also bei so einem Tequila ist ja dann die Zitrone das Beste. Also man ich muss ja erst einmal. Hast du noch nie Tequila getrunken? Tequila getrunken. Oh ja, ist auch besser so. Mir wird schon übel, wenn ich darüber nachdenke. Ja, es ist echt eklig. Ja, man muss. Also es gibt ja auch Tequila Silver und Tequila Gold. Okay, das. Und ich mag lieber Gold. Okay. Weil Gold ist mit Zimt und mit Orange. Mm. Und Silver ist mit Zitrone und Salz. Oder? Aber es ist halt leckerer, eine Orange zu essen als eine Zitrone. Ja, und Zimt ist halt auch eklig, also nur so Zimt abzuschlecken. Ja, aber. Und dann diesen Shot zu trinken. Ja. Oh, ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Okay, schnell was anderes. Deshalb weg von der, dein Kuchen weg von der Zitrone. Oh ja, mein Kuchen. Das wäre dann der Zart-Bitter-Zwetschgenkuchen. Oh. Doppel-Z. Okay. ZZ-Kuchen. Okay. Kann man ihn auch nennen. Beschreib ihn uns. Ja, das Rezept ist geheim. Ein Geheimrezept. Das darf ich leider nicht veröffentlichen. Ja. Ja, schade. Aber ich sag nur so viel. Mhm. Es ist Zartbitterschokolade und Zwetschgen sind da drin. Okay. Das ist vielversprechend. Ja. Ja, gut. Ja, das ist leider ein Geheimrezept. Mhm. Darf ich nicht verraten. Ich durfte noch nicht, eigentlich durfte ich nicht mehr sagen, dass es ZZ-Kuchen heißt. Mhm. Ist auch schon geheim. Ja. Aber gut, das teile ich jetzt mit euch. Das ist großzügig. Ja. So, deshalb schnell zur nächsten Kategorie. Du bist dran. Ja, ich ziehe ein Kühlregal-Ding. Kühlregal-Ding. Puh, was ist denn da mit Z? Das fängt alles mit S an, was mir gerade einfällt. Oh Gott, mir fällt gerade gar nichts ein. Was ist denn im Kühlregal, wenn ich da lang gehe? Da sind so. Mir fällt nichts ein, außer Zitronenjoghurt, aber können wir jetzt mal langsam. Mit der Zitrone sind die ist langsam ausgequetscht, ja, oder? Ja, oh, schön gesagt. Ja. Die ist wirklich. Der Saft ist raus. Ja. Was gibt's denn noch? Mir fällt nichts ein. Fällt dir was ein? Ja, es ist auch ein bisschen lame, aber ich würde jetzt beim Tiefkühlregal auf die gefrorenen Zwetschgen zurückgreifen. Okay. Ja. Oder auf... Ich gehe gerade die ganze Zeit so das Regal durch, was da so steht, aber das wären, wenn, dann irgendwelche Marken, die mit Z anfangen. Es aber gibt auch Zwetschgenjoghurt. Stimmt. Doch Zwetschgenjoghurt. Oder Zimtjoghurt. Ah, gibt es nicht. Diese, aber es ist halt Markennennung, aber es gibt doch dieses Zotzahne-Joghurt. Genau, das meine ich nämlich mit, es gibt nur Marken mit Z. Das ist mir nämlich auch eingefallen, ja, direkt. Ja. Ja, aber was anderes fällt mir gerade auch nicht ein. Vielleicht jetzt, wo Insekten immer mehr als Trend aufkommen, so ein Zirpensnack. Ja. Ja. Als Beispiel. Gutes Beispiel, ja. Oder im Kühlregal sind ja auch viele Zero-Sugar-Produkte. Stimmt. Ja. Ich war gestern was einkaufen. Da waren vor mir so ein paar an der Kasse und die haben sich so auch so Zero-Zucker-Schokopudding gekauft. Mhm. Und ich dachte so, schmeckt das? Also, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen so richtig. Oder ob das da nur riesig draufsteht und am Ende ist da halt trotzdem ganz viel Süßungskram drin. Nur halt kein Zucker, sondern irgendwas anderes. Oder? Weil so ein Schokopudding, das schmeckt doch gar nicht. Kann mir gar nicht vorstellen. Nee, nicht wirklich. Nee. Hm. Ja. Mir fällt mir nicht ein, was es im Kühlregal gibt. Dann noch eine letzte, oder? Ja, oder? Ja. Ich muss zwar langsam pinkeln, aber das halte ich jetzt noch aus. Zu viel Wasser getrunken parallel. Ja. Oh, komm, zum Abschluss, da kannst du mich nur richtig schön beleidigen mit Z. Du zottlige Zofe. Was ist, okay. Ich keine Ahnung. Ja, aber mir ist was Ähnliches eingefallen. Also es geht in die ähnliche Richtung. Mir ist die zimperliche Ziege eingefallen. Auch schön. Oder Zicke, da kann man variieren. Stimmt. Zicke ist auch... Ja. Ja. Oder du dumme Zwetschge. Ja, also gib viel her, der Z. Oder, was gibt's noch mit Z? Zicke, Ziege. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Ja, mir auch nicht. Gibt es noch ein Schimpfwort mit Z? Nee, aber wir hatten jetzt zwei gute. Ja, ich finde auch. Du. Mir fällt immer nur Ziege ein. Das ist das Einzige, was in meinem Kopf kommt. Immer nur Ziege. Du gut. Zombie. Zombie. Aber das ist auch nicht richtig eine Beleidigung. Nee. Oder? Nee. Okay, sollen wir noch eine Kategorie ziehen? Eine allerletzte? Allerletzte? Okay. Doch, du bist dran, ne? Nee. Ja. Doch, ich habe die Beleidigung gezogen, ja. Genau. Du darfst mir eine Zahl sagen, nicht zu hoch. Ich dachte gerade, das wäre die Kategorie. Ich wollte gerade sagen, eine geil, 2, 10, wir sind direkt schon so... Oh Mann, warum haben wir das nicht genommen? Eine Zahl zwischen was? Ich weiß einfach nicht zu hoch. Ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber... Dann nehme ich die 6. Hast du so viele? Okay. Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zwar... Das passt jetzt sehr gut. Eine Todesursache. Oh Gott. Das ist ein bisschen traurig, dass du sagst, das passt sehr gut. Ja. Eine Todesursache. Gott, das ist wirklich traurig zum Schluss. Soll ich was? Ja, alles, was mir gerade einfällt, ist so ernst. Deshalb muss ich mir kurz irgendwas Quatschmäßiges überlegen. Ja, aber du kannst ruhig, dann sag du zuerst. Also es ist auch ein bisschen ernst. Okay. Eine 12-Finger-Darm-Explosion. Oh Gott. Ja, das stelle ich mir nicht so schön vor. Nee, ich glaube, es ist auch nicht so schön. Ich hatte tatsächlich mal eine 12-Finger-Darm-Entzündung oder irgendwie sowas. Boah, das war richtig schlimm, weil das nur nachts war. Ich hatte nachts richtig dolle Bauchschmerzen. Und weißt du, wann es besser wurde? Wenn ich was gegessen habe. Und dann bin ich nachts und habe dann irgendwie so ein Stück Banane gegessen und so ein bisschen Reiswaffel. Und dann war es besser. Und dann war ich auch beim Arzt. Und dann hat die zu mir gesagt, also da, ich glaube, ich habe irgendwelche Tabletten dann bekommen. Aber die meinte auch zu mir, dass das halt besonders wehtut, wenn der Magen halt komplett leer ist und halt gar nichts zu arbeiten hat. Und das ist nachts ja meistens so, ne, weil es lange her ist, dass man was gegessen hat. Und es auch wieder dauert, bis man dann wieder was isst und so. Boah, das ist echt schmerzhaft gewesen. Wo ist der 12-Finger-Darm? Das ist der, wenn das ist, was ich denke, ist das direkt das erste Stück, was nach dem Magen kommt. Also der erste Teil dann quasi davon. Ja. Oh je. Es war auch nur ein paar Tage dann, also ein paar, aber die Nächte, das war so schlimm, weil es einfach so weh tat. Und dann, du musst ja erstmal darauf kommen, dass Essen dann hilft. Dann bin ich halt aufgestanden und hab dann was gegessen, hab dann erstmal was getrunken und so. Und dann dachte ich, das hat sich halt richtig doll wie so ein Hungergefühl angefühlt, aber halt noch viel schlimmer. Und dann dachte ich so, okay, dann esse ich jetzt was. Und stand ich so nachts um 3 in der Küche und hab so eine Banane gegessen oder so. Ja. Und die meinte dann auch zu mir, es ist dann besser, wenn man viele Portionen so über den Tag verteilt isst, dass der Magen und Darm quasi immer so ein bisschen was zu tun hat. Ah, okay. Ja, kann ich dir nur raten. Deshalb kann ich mir eine Explosion sehr schmerzhaft vorstellen. Ja, in dem Fall wirklich, ja. Ja. Autsch. Ja. Mir fällt ein, an... Nichts mit Zitrone. Nee, man isst so viel Zwieback, dass man sich verschluckt, weil das so trocken im Mund ist. Ja, und dann kriegt man keine Luft mehr. Oh. Am Zwieback erstickt. Das ist schön. Ah, meine 12-Finger-Darm-Explosion kommt vom zu vielen Zwiebeln essen. Oh, ja. Weil sich dann die Gase bilden. Ja, und dann explodieren. Die bilden sich, die machen eine ganz große Zwiebel und dann explodiert es. Genau. Ja, verstehe. Ja. Ja, und weißt du, was eine Todesursache für einen Podcast ist? Der Buchstabe Z. Weil er zum Schluss kommt. Ja. Oh. Ja, das Alphabet hat halt nur 26 Buchstaben, beziehungsweise plus minus. Ja. Und wir haben, glaube ich, alles gelernt, was man so lernen kann zum Alphabet, oder? Ich würde sagen, unsere HörerInnen sind jetzt ausgebildet und können sich an ein Buch wagen. Ja. Sie können jetzt alle Buchstaben. Ja, oder sie schreiben alle ein Buch und schreiben aber ganz viel mit den Buchstaben, die nicht so oft vorkommen, das damit sich dann unsere ganze Statistik ein bisschen ändert. Dass plötzlich dann hier das, was hatte ich eben gesagt, das J oder das P, dass die sich von den hinteren Plätzen richtig weit nach oben arbeiten. Katapultieren, genau. Oder man schreibt ein Buch mit exakt dieser Häufigkeit, die Buchstaben haben. Oh, na viel Spaß. Braucht man Jahre für. Oder das Buch ist halt sehr kurz, ne? Und es kommt einfach nicht so viel generell vor. Ja. Ja. Ja. Ja. Das war's. Oh Gott. Ja, 2 Jahre ging dann doch schneller, als man denkt, ne? Für 26 Folgen. 28. 2 Jahre, davon ein Treffen. Stimmt. Eine Live-Folge sozusagen. Eine also Live-Folge. Mit uns beiden live, nicht mit den Hörern live. Genau. Eine ganze, ganze Menge technischer Pannen. Ja. Ein wunderbares Intro von unserer lieben Ursel. Das können wir auch nochmal würdigen, ja, das stimmt. Mhm. Zwei Spezialfolgen mit unseren Podcast-Kollegen Tim und Sebastian. Yes. Yes. Ja, und auch... Ja, sag du. Nee, weil du gerade Ursel angesprochen hast, auch das wunderbare Cover, nee, wie heißt es? Logo natürlich. Logo, so heißt es. Ja, klar. Ja. Unser wunderbares Logo. Ja. Was wir uns jetzt tätowieren lassen können. Was wir unbedingt tun, natürlich. Klar. Oder wir tätowieren es unseren Hörern. Bei den Fan-Treffen. Weil wir das so gut können, ja, genau. Ja, ja. Okay, und was willst du noch sagen? Und viele tolle HörerInnen, die uns zwar nicht zahlreich geschrieben haben, aber immerhin ab und an zugehört haben. Ja. Ah, das wollte ich eigentlich. Jetzt musst du ein bisschen überbrücken. Sag was. Oder sing ein Lied oder keine Ahnung. Mach ich habe aber nur Time to Handstand. Say Goodbye im Kopf und das ist mir zu traurig zum Singen. ja. Das sächsische Meer ist eingetrocknet. Oh Gott. Beim sächsischen Meer ist keine Flut mehr, sondern Ebbe. Aber vielleicht ist ja irgendwann nochmal Flut, wer weiß. Die Flut kann in 10 Jahren nochmal kommen. Genau. Ja. Wenn ihr mit euren Büchern die Häufigkeiten... Oder wenn ihr neue Buchstaben erfindet. Also nicht nur erfindet, sondern die müssen es auch in Duden schaffen. Ja, nicht zu viel verlangt. Und kommt jetzt gar nicht mit dem SZ, ne? Da ist Saskia gar nicht gut drauf zu sprechen. Da höre ich euch einfach nicht. Ja. Das ist so. So habe ich jetzt lang genug überbrückt. Du hast es wunderbar gemacht. Okay. Was ich zum Abschluss noch sagen wollte, ist, es ist zwar nur auf Spotify bezogen, aber trotzdem. Ah ja. Unsere Statistik. Wuhu. Also die Folge Z wird wahrscheinlich noch alles verdoppeln und rausreißen, aber Stand jetzt, heute, hatten wir 37 Follower, danke an euch, die Spotify-Moneten sind natürlich bei uns eingetroffen. Ja. Ich glaube, die sind noch unterwegs, oder hast du schon welche bekommen? Es kommt jetzt mit dem Weihnachtsgeld. Okay. 197 HörerInnen, 829 Streams und 1233 Starts. Das ist krass. Und dann wollte ich, kann man das hier so filtern? Also die Folge mit den meisten HörerInnen war die Folge 0. Folge 0. Keine Ahnung. Wo kommt die denn auf einmal her? War es nicht immer J? J ist da runtergerutscht. Krass. Also Folge J hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Die beiden Folgen, die überhaupt nicht angekommen sind. Ja. Also eben, Folge 0 hatte 40 Hörer. Folge E und D hatten 7. Was? Okay, pusht die Folgen noch ein bisschen hoch, Leute. Hey, was war mit E und D los? Ich weiß es nicht. Also, nee, gar nicht. Krass. Ja. 7. Und ich meine, vielleicht warst du schon einer davon und ich war schon einer davon. Definitiv, sitzt ja. Sitzt du auf 5? Ja, ja, aber ich meine, das ist wirklich Spotify-exclusive, würde ich sagen. Definitiv. Das bedeutet also, das doch, ne? Genau. Ja, ja, was kann ich denn noch sagen? Oh. Nochmal das O. Das wollte ich jetzt nicht sehen. Wir haben vom 23. November auf den 11. Dezember haben wir einen Follower verloren. Verloren? Ja. Oh nein. Ja, da konnte die Spannung nicht mehr ausgehalten werden. Ja. Dann Schade. Haben wir noch die Aufteilung. Wir haben, anders als in anderen Podcasts mit zwei Männern, haben wir 40% Frauen und 52% Männer, die uns hören, und 8% was auch immer. 8%, die es wahrscheinlich nicht angegeben haben. Not specified, genau. Okay, und ist da auch irgendwie Alter? Alter kommt jetzt, genau. Wir haben 18 bis 22 sind 3%, 23 bis 27 36%, 28 bis 34 48%, oh. 35 bis 44 8%, 45 bis 59 2%. Das glaube ich nicht. 60 bis 150, also was Spotify sich auch immer überlegt, mhm, ob Elefanten zuhören, ja, oder so. ganz alte Schildkröten. Als, kleiner als 1% und noch 2% unknown. Crazy, okay. Und unsere Hörer hören auch Michael Bublé, Kelly Clarkson, Eminem, Faber und zugezogen maskulin. Was? Das ist eine sehr seltsame Kombination, aber okay. Ja, okay, okay. Und dann zum Schluss haben wir noch die Länder. Wir haben 710 Streams aus Deutschland, 85 Streams aus der Schweiz, 32 Streams aus Österreich und, here we go, 2 Streams aus Taiwan. Woo, Grüße nach Taiwan. Grüße nach Taiwan. Warum auch immer diese Person dann nicht mehr gestreamt hat. Ja. Ja. Ja, vielen Dank für diese Statistik. Das ist ja crazy irgendwie. Es ist wirklich verrückt. Dass dabei rumkommt. Ja. Ja. Und ja. Für die, die es noch nicht verstanden haben, das war unsere letzte Folge. Das war unsere letzte Folge. Das Z. Ich weiß gar nicht, was ich sagen, ja, soll. Tschüss. Es war sehr, das schön. Das war gut, ne? Ja. Ja, es war wirklich sehr schön mit dir, Maren. Ja. Und gleichfalls. Ja, eben. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt, ne? Das stimmt. Ja. Wenn das... Das mit Z. Ja. Okay. Ja. Was soll dein letztes Wort sein? Oh Gott, hör auf. Ich weiß es nicht. Was ist dein letztes Wort? Weiß ich auch nicht. Tschüss. Tschüss war es, glaube ich, jedes Mal. Oder tschö. Okay, ich sage einfach danke. Das ist auch schön. Danke und tschö.